Sie hören Funkhaus Europa, der Sender, der ab heute ein einzigartiges Projekt startet, nämlich das Refugee Radio. Jeden Tag richten wir uns mit dem Informations- und Serviceprogramm 5 Minuten lang auf Arabisch und Englisch an Flüchtlinge. Und zwar immer um 5:12 Uhr. Im Studio bei mir ist jetzt die stellvertretende Programmchefin von Funkhaus Europa, Shiva Schley. Shiva, was ist die Idee dahinter? Ja, wir haben uns gefragt, was wir denn zur Flüchtlingsdebatte beitragen können. Wir berichten natürlich, aber welche Rolle hat Funkhaus Europa als Sender in dieser ganzen Diskussion? Und da waren wir sehr schnell an dem Punkt, dass wir gesagt haben, um in einer neuen Umgebung anzukommen, und da können ja viele in der Redaktion auf ihre eigene Erfahrung zurückblicken, da gibt es im Prinzip zwei Dinge, die wichtig sind. Das ist zum einen die Sprache, die man verstehen muss, und zum anderen ist es der Zugang zu Informationen. Und da war sehr schnell die Idee geboren, dass Information ist ja unser Kerngeschäft, dass wir halt ein Format für Flüchtlinge machen, und das ist dann Refugee Radio. Wie sieht denn das Refugee Radio konkret inhaltlich aus? Ja, wir werden um 5:12 Uhr immer, also mittags und nachts, die wichtigsten Infos des Tages zusammenfassen. Und zwar auf Arabisch und Englisch, damit unsere Zielgruppe das dann auch versteht. Und die wichtigsten Infos, das sind auf der einen Seite klassische News zur Flüchtlingsdebatte, also wie diskutiert die Bundesregierung das Thema, was passiert auf EU-Ebene, all die Dinge, die wir auch im klassischen Funkhaus-Europa-Programm ja täglich behandeln. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch konkreten Service liefern zu Themen wie Gesundheit, Recht, ehrenamtliche Initiativen. Wir bekommen ja jeden Tag Mails von, ja, aus unserem Netzwerk, wo wir auf Dinge hingewiesen werden, die spannend sind, wo wir aber manchmal sagen, das ist zu kleinteilig. Ich denke aber, für die Zielgruppe ist das halt relevant, und diese Aspekte würden wir gerne in Refugee Radio auch abbilden. Heute startet also das Refugee Radio. Jetzt weiß aber nicht unbedingt jeder Mensch, der seine Heimat verlassen musste, davon, obwohl viele ein Smartphone haben, um mit Familienangehörigen in Kontakt zu bleiben. Wie soll denn das Refugee Radio jetzt bekannt werden? Ich gebe zu, wir hätten hier gerne mehr Vorlauf gehabt, aber es ist im Prinzip wie im richtigen Leben. Wir legen jetzt heute los. Wir werden sehr stark auf die sozialen Netzwerke setzen, also auf Facebook, auf Twitter, auf Soundcloud und so weiter. Wir werden aber auch auf Institutionen zugehen, sind da auch schon mit einigen Leuten im Gespräch. Und ich glaube, da wird uns unser Netzwerk helfen, das Funkhaus Europa sich ja in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir es schaffen, dass wir diese News auch wirklich den Leuten zugänglich machen, für die wir das Programm ja machen. Das Refugee Radio in Funkhaus Europa startet heute. Jeden Tag um 5:12 Uhr gibt es ab sofort arabisch-englische Nachrichten für Menschen, die in Deutschland Zuflucht suchen. Vielen Dank, Shiva Schley.